Die Stones und die Beatles waren ja wohl die beiden Hauptströmungen, die auch die Lager so ein bisschen geteilt haben der Jugendlichen damals, die sich halt auf die neue Musik hin orientiert haben. Und die Stones waren natürlich eine Offenbarung für die einen und die Beatles waren eine Offenbarung für die anderen, wobei die gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich waren, sondern sich erst eigentlich dann in die verschiedenen Richtungen entwickelt haben, also so wie ich das sehe. Was die Stones auf jeden Fall ausgemacht hat, war für mich damals, dass die einfach wilder gewesen sind, ne? Dass sie unmittelbarer und emotionaler waren und einfach also weniger zivilisiert. Und bei mir war es halt so, ich sprach damals noch nicht mal Englisch in der Zeit, also als Altsprachler vom humanistischen Gymnasium konnte ich alle möglichen Sprachen, also die man nicht brauchte, wie Latein und Griechisch. Aber Englisch hatte ich nicht und das habe ich erst später gelernt und trotzdem war die Musik sehr ansprechend. Und ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich auch noch die Texte verstanden hätte. Natürlich so Love und It's okay and It's alright und sowas, das versteht man immer, ne? Aber was da wirklich also in den Texten vorkam, das habe ich erst später realisiert. Das heißt, es wirkte eigentlich unmittelbar auf die Psyche, kann man sagen, oder auf das, was eben das Suchende in einem so war, ne, das ausbrechen wollte und nach Freiheit geguckt hat. Also ich habe derzeit in Frankfurt gelebt und war eigentlich ein eifriger Jazzhörer, weil in Frankfurt eine sehr bunte Jazzszene ist und damit bin ich also sehr früh in Berührung gekommen mit 15, habe aber auch, da es in Frankfurt den AFN gab, also den Sender der amerikanischen, der in Deutschland stationierten Soldaten, und die haben immer die neuesten Sachen gehabt und die waren direkt neben dem Hessischen Rundfunk, hatten die ihren Sender und die waren also gut zu empfangen und also über das Radio bin ich damit in Kontakt gekommen. Naja, also gehört hat man es natürlich erstmal alleine, aber man hat ja dann auch ausgetauscht mit dem anderen. Hörst du auch immer Hans Werres, die Hitparade abends und so? Also es gab es einmal die Woche, das war die Sendung. Alles andere im Radio war also das Übliche, wie man es heute noch findet bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und Hans Werres hat nun die einmalige Hitparade damals moderiert und er hatte auch immer die neuesten Sachen da eben zu laufen. Und natürlich hörten die Freunde das auch und dann hat man das auch zusammengehört und recht bald dann auch die Konzerte besucht, ne, von den Jungs. Das war in Frankfurt und da kann ich eigentlich nichts weiter Gutes drüber sagen, weil es war eine chaotische Veranstaltung. Es war absolut vom Publikum her chaotisch. Es wurde so geschrien, dass man die Band nicht kaum hören konnte. Was aber, glaube ich, auch nicht so schlimm war, weil die Band völlig derangiert war. Wahrscheinlich vom übermäßigen Genuss psychedelischer Substanzen, nehme ich mal an. Und die sind nach einer Dreiviertelstunde von der Bühne verschwunden und konnten wahrscheinlich auch nicht mehr. Also es war, sagen wir mal, wenn man jetzt eine Dreiviertelstunde eine Schallplatte sich angehört hat, war ergiebiger. So. Also ich habe jetzt eigentlich nicht so einen speziellen Lieblingssong oder so, ne? Aber es gibt halt einige, die rausstechen, einfach weil die damals besondere Hits waren, man ganz oft gehört hat. Auch das Sympathy for the Devil, das ist ja nun also besonders auch, denke ich mal, mit tragischen Ereignissen verbunden, weil das ja auch, denke ich mal, die Background-Musik war für diese Messerstechereien da, ne, bei dem einen Konzert. Und das hat ja immer für Krawall gesorgt eigentlich, ne? Wenn die Stones irgendwo aufgetreten sind, wurde dabei ja immer besonders getobt, ne, im Publikum. Und gewisse ungezügelte, weiß ich nicht, Musik eignet sich natürlich dafür anders. Es eignet sich mehr als ein lieblicher Beatles-Song, ja, wenn die Hells Angels sich eine Hymne suchen und bei den Stones fündig werden. Also okay, aber das ist nicht die Schuld von den Stones, würde ich mal sagen. Oder es ist jetzt nicht deren Verdienst oder Leistung, egal wie man das sagen will, ne. Also dafür weiß ich zu wenig. Also ich würde jetzt rumspekulieren. Also ich weiß es nicht wirklich. Das ist jetzt meine persönliche an sich. Aber wenn man was interpretieren will, meist interpretiert man ja nicht was raus aus den Sachen, sondern man interpretiert ja seine eigene Sicht erstmal rein. Und insofern, denke ich, sollte man überhaupt erstmal definieren, also von was für einem Teufelsbegriff geht man hier aus. Ja? Ist es ein religiöser Kontext, ja? wie der Teufel im Abendland wahrgenommen wird? Ja? Ist es der Teufel, wie Goethe den als Mephisto darstellt? Ja? Oder wenn man jetzt der Meister und Margarita nimmt, das ist ja wieder eine andere Sache. Ja? Oder wie Hermann Hesse sich mit diesen Mächten auseinandergesetzt hat. Es gibt ja sehr viel literarische Aufarbeitung, und der Teufel, der wird ja auch als schillernde Persönlichkeit nicht ohne Bewunderung, sage ich jetzt mal, dargestellt. Ja, weil das ist ja nun, manche stellen sich vor, der Teufel ist ein Typ mit einem Pferdefuß und der ständig irgendwo was in Brand steckt, ja, oder einen in der Hölle röstet. Aber der Teufel, denke ich mal, der steckt in jedem Menschen, das ist Teil der Seele, das ist irgendwie halt was Bösartiges begibt, ja, was man bekämpfen oder eindämmen oder in Schach halten muss oder sollte in der zivilisierten Gesellschaft, ja, aber zum Beispiel da der Meister und Margarita, ich kann mich jetzt nicht mehr im Einzelnen erinnern, es ist ewig her, dass ich das gelesen habe, aber da hatte das nicht einen eindeutig negativen Beigeschmack, sondern der wird dann doch als jemand dargestellt, der eine ganze Menge weiß und Sachen durchschaut und das ist ja sehr divergierend, und andere Leute wiederum sagen, oh, das ist das Böse, Hilfe, der Antichrist, der Teufel, der an allem schuld ist, der die Menschen verführt und so weiter, ja, also was ist das? Und Sympathy for the Devil kann ja eigentlich auch nur heißen, dass man sich freundlich damit auseinandergesetzt hat, ja, mit einer Facette seiner selbst. Also ich halte das jetzt nicht für Teufelsanbetung in dem Sinne von Satanismus oder so, also auf keinen Fall. Denn es gibt, also ich sehe einfach in der Musik, ich sehe einfach diese beiden Richtungen, um wieder mal Beatles und Stones anzuführen, die stehen einfach so wie archetypisch für so zwei Richtungen, ja. Also das eine, das immer verfeinert, und das andere, das eben auch so was Rohes zulässt, ne. Das ist ja das, wovon man sich eigentlich im Laufe seines Lebens als zivilisierter Mensch abkehrt, ne, dass man sein Jähzorn in den Griff bekommen, dass man Gewalttätigkeit in den Griff bekommt. Aber es gibt ja auch Leute, die das für sich nutzen als Potenzial, ne, um was Kreatives rauszubringen. Ne. Und da sehe ich eben, das ist eben die Stärke der Stones, dass die eben diesen Sachen freien Lauf lassen. Ne. Und das ist ja eben auch Rock'n'Roll. Das ist ja das, was unsere Eltern oder die Generation davor so verschreckt hat. Ne. Sie gesagt haben, mach mal leiser oder hör doch mal was anderes. Und also ich konnte zu Hause immer eher Beatles hören als Stones, weil die meine Mutter nicht so genervt haben. Aber die Stones, da haben die gleich alle gesagt, um Gottes Willen, was für ein Krach. Und das war eben sehr viel mehr so Protest und Revolte nach außen hin. Und das haben sich vielleicht viele auch so einfach als Sprungbrett genommen. Um selber sich rauszulösen eben, ne, aus der Abhängigkeit ihrer Wirtschaft von der Familie, ne, aus dem Nierentisch und Salzstangen und süßer Wein und süßer Sekt und ich weiß es nicht. Also das ist ja eine Szenerie da gewesen in den 50er Jahren. Da musste man sich ja draus befreien. Es war ja so dermaßen eng, ja, mit den ganzen Vorurteilen, die es damals gab und wie man zu sein hat, die Moral. Die war ja nun wirklich vom Feinsten, und also da ist sowas natürlich ein herrliches Sprungbrett. Ne? Wenn man solcher Musik nacheifert, dann stellt man sich sofort außerhalb, also des Gesetzes sozusagen. Ne? Aber es hat, wie gesagt, ja schon etwas früher begonnen. Also das hat mit dem Rock'n'Roll, mit Johnny Cash und mit Elvis und so weiter, hat es ja eigentlich begonnen. Die waren ja schon die ersten Buhmänner eigentlich der Gesellschaft, ne? Wo die Mütter aufgeschrien haben, um Gottes Willen. Ja. Und heute ist es ja das Gleiche mit dem Rap oder mit dem Streetdance oder was die Jugendlichen eben machen, um sich aufzulehnen. Also ich denke, das steht genau in der Tradition eigentlich auch.